Let's go to Revelation 3. Blättern wir zur Offenbarung, Kapitel 3. And we'll go to the sixth church. Und wir kommen zur sechsten Gemeinde. Which is the Church of Philadelphia. Das ist die Gemeinde von Philadelphia. And this is the church that was praised the most. Die Gemeinde, die am meisten gelobt wurde. And this is the church that we would like to be. Und so eine Gemeinde möchten wir sein. So let's read about it and see how difficult it is to be this church. Lesen wir das und schauen wir, wie schwierig das ist, diese Gemeinde zu sein. If the church of Ephesus, wenn die Gemeinde von Ephesus was the serving church, die dienende Gemeinde war, but without joy, aber ohne Freude, and Smyrna was the suffering church, und Smyrna die leidende Gemeinde, and Pergamum, und Pergamon was the sensual church, die sinnliche Gemeinde, and Thyatira was the superstitious church, und Thyatira die abergläubische Gemeinde, and Sardis was the sleeping church, und Sardis die schlafende Gemeinde. The Church of Philadelphia is the sending church. Dann ist die Gemeinde von Philadelphia die Gemeinde, die aussendet. They are called the faithful church. Sie werden als die treue Gemeinde bezeichnet. By scholars. Von den Schriftgelehrten. Okay, let's start with verse 7. Fangen wir im Vers 7 an. To the angel of the church in Philadelphia write. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. These are the words of him who is holy and true. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Who holds the key of David. Der den Schlüssel Davids hat. That comes from Isaiah 22:22. Das kommt aus Jesaja 22:22. And the next part comes out of there also. Und auch der nächste Teil stammt daher. And what he shuts, no one can open. I'm sorry. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. This is speaking of a door of opportunity. Hier ist die Rede von einer Tür der Gelegenheit. If he opens the door, wenn er die Tür öffnet, no one can shut it. Dann kann sie niemand schließen. If he shuts the door, no one can open it. Und wenn er die Tür schließt, kann sie niemand öffnen. And this is the way that we want to live. Und so wollen wir leben. Revelation 3:7. Offenbarung 3:7. This is what motivates faithfulness. Das ist, was uns zur Treue motiviert. Because God can open a door. Denn Gott kann eine Tür öffnen. That no one can hinder him from opening. Und kein Mensch kann ihn daran hindern, dass er sie öffnet. He can open a door. Er kann eine Tür öffnen. It's a door of opportunity. Eine Tür der Gelegenheit, einer Möglichkeit, einer Chance. Financially. In finanzieller Hinsicht. Relationally. Oder in Bezug auf eine Beziehung. What else? Was politically. Noch? Spiritually, oder politisch oder geistlich, in terms of ministry, oder in Bezug auf den Dienst, any door into any area, jede Tür in jeden Bereich, Jesus holds the key. Jesus hat den Schlüssel dazu. And this motivates our faithfulness. Und das motiviert uns dazu, treu zu sein. Why would I want to be honest about everything? Warum sollte ich ehrlich sein über alles? Behind the scenes before God? Hinter den Kulissen vor Gott? Because I can fool people. Ich kann den Leuten was vormachen. But I can't fool God. Aber ich kann Gott nichts vormachen. Why do I want to be faithful with my giving to God financially? Warum sollte ich treu gegenüber Gott sein in meinem Geben? Because he's the one who has the key. Weil er derjenige ist, der die Schlüssel in der Hand hält. To open doors. Um Türen zu öffnen. We as a church, we have been tithing from the beginning. Als Gemeinde haben wir von Anfang an den Zehnten gegeben. Do you know how difficult it is to tithe from the church fund? Wisst ihr, wie schwer das ist, den Zehnten zu geben von den Gemeindefinanzen? When there's so much you can do in the church. Wo es so viel gibt, dass du innerhalb der Gemeinde tun kannst. And then you send 10% of it out to missionaries somewhere. Aber du gibst 10% davon irgendwelchen Missionaren. Do you know how many times we had discussions? Wisst ihr, wie oft wir darüber debattiert haben? Where people have said to me, "Do you really think we should tithe as a church?" Und die Leute haben zu mir gesagt, glaubst du wirklich, dass wir als Gemeinde den Zehnten geben sollten? This is like in the past, you know, not now. We're everybody. Jetzt nicht mehr, aber manchmal war es so. Way in the past, you know? Also, das ist schon lange her, dass es Diskussionen gab. Do you really think that we need to? Glaubst du wirklich, dass wir das müssen? I do. Ja, ich glaube, dass wir das And brauchen, it would always dass wir das be for tun. One reason. Und es ist immer aus einem Grund. Because if we are faithful in the little things, God will open up doors for bigger things. Denn wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird Gott Türen öffnen fürs Große. This building is a big thing. Dieses Gebäude ist etwas Großes. I remember when we had our first building project. Ich erinnere mich, als wir das erste Bauprojekt hatten. Our whole budget. Unser ganzes Budget. Was 110,000 shillings. Waren damals 110,000 Schilling. It was the whole budget. Das war das ganze Budget. Everything for tools, für alles, für Werkzeuge, for all the material. Für das ganze Material. And that was a gift from somebody. Und das hat uns jemand geschenkt. Because the first budget was 10,000 shillings. Denn das erste Budget, das waren 10,000 Schilling. I remember the very first budget. Oder das allererste Budget. That I had for the audio video department. Das wir für den Kassettendienst hatten. Was 1,000 shillings. Das waren 1,000 Schilling. I thought, wow, we have 1,000 shillings. Gedacht, can you imagine that? Toll, wir haben so viel Geld, 1,000 Schilling. Könnt ihr euch das vorstellen? We could actually buy a tape recorder now for the church. Wir können jetzt einen Kassettenrekorder für die Gemeinde kaufen. Amazing. Could you imagine we have 1,000 shillings? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben 1,000 Schilling. We were jumping around like, wow, now und I can make tapes. Wir haben Luftsprünge gemacht und wir konnten dann Kassetten and machen. And we made tapes. Und wir haben Kassetten vervielfältigt und noch mehr Kassetten gemacht, until the recorder burned out. Bis dieser Kassettenrekorder abgebrannt ist. I fear more than anything, ich habe die allergrößte Angst that davor, if I am not faithful today, dass wenn ich heute nicht treu bin, there's a door that God wants to open 3 years from today, dass es da eine Tür gibt, die Gott in 3 Jahren öffnen wird, oder vielleicht auch in 5 Jahren oder in 15 Jahren, a series of doors, oder eine Reihe von Türen, that will remain closed, aber die werden verschlossen bleiben, that I will never know about until I get to heaven. Und ich werde das nie erfahren, erst im Himmel. And when I stand before him, und wenn ich vor ihm stehe, then he will show me that I was unfaithful in the little things, wird er mir zeigen, dass ich untreu war im Kleinen. And I will say, yeah, Lord, but you know, it was tough down there. Und ich werde sagen, Herr, aber du weißt, es war wirklich schwer da unten. And then he will begin to show me the doors he would have opened. Und dann wird er mir die Türen zeigen, die er öffnen wollte. And say, remember that guy? You don't remember the guy, but I'll bring it back to him. Remember the guy that was at the door that one service back in the year 2015? Und er wird mich fragen, erinnerst du dich noch an diesen Mann, der an der Tür stand bei einem Gottesdienst im Jahr 2015 und du hast ihm die Hand geschüttelt? That was a door. Das war eine Tür. I never opened it. Aber ich habe sie nie geöffnet. But I could have done incredible things through that man and I didn't. Aber ich hätte unglaubliche Dinge durch diesen Mann tun können, aber ich habe es nicht getan. Because you were not faithful. Weil ihr nicht treu wart. This verse has come to mind so many times. Dieser Vers ist mir so oft in den Sinn gekommen. When I think I can't afford to tithe. Wenn ich denke, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. When I can't afford to give an offering. Oder etwas zu spenden. When I can't afford to do what I'm supposed to do. Oder etwas zu tun, was ich tun sollte. I think. Dann denke ich. Can I really afford? Kann ich es mir wirklich leisten? God not opening a door. Dass Gott eine Tür nicht aufmacht. This building is a door. Dieses Gebäude ist eine Tür. We should never have owned this building. Es hat so unmöglich ausgeschaut, dass uns dieses Gebäude einmal gehören wird. That God opened. Aber das war eine Tür, die Gott geöffnet hat. And we walked through. Und wir sind hineingegangen. We should have never been able to raise the money for the down payment. Es hat so unmöglich ausgeschaut, das Geld für die Anzahlung zusammenzubringen. Das war ein Wunder. That the bank said, yes, that's enough, was another miracle. Und dass die Bank gesagt hat, das reicht aus, war auch ein Wunder. Und so weiter und so fort. And doors of ministry to reach people. und Türen zum Dienst, um Menschen zu erreichen. All kinds, doors of opportunity to that we would run into each other. Alle möglichen Gelegenheiten, zum Beispiel, dass wir jemanden kennengelernt haben. If I look back at the way I met my wife, wenn ich zurückschaue, wie ich meine Frau kennengelernt habe, it was a miracle. Das war ein Wunder. Somebody from Massachusetts in Cape Cod, jemand aus Massachusetts und Cape Cod, went down to New Jersey to do a Bible study. Ist nach New Jersey gefahren, um einen Bibelkreis zu leiten. That's a 6-hour ride by car. Das ist eine 6-stündige Autofahrt. Goes to a bookstore to get a Bible or something. Und er geht in ein Buchgeschäft, um eine Bibel zu kaufen. Runs into the group leader of our small Catholic Bible group. Und trifft zufällig den Gruppenleiter unserer katholischen Bibelrunde. Invites our leader. Und lädt unseren Leiter ein zu seiner Gruppe. Mary is in the little group. Und Mary war in dieser kleinen Gruppe. And a friend of the guy from Massachusetts invites Bill Hetrick to that Bible study. Und ein Freund von ihm hat Bill Hetrick in die Bibelrunde eingeladen. He invites me to the Bible study. Und er hat mich eingeladen. And we cross paths for a moment's time. Und wir sind uns kurz über den Weg gelaufen. And the person I meet at the door is my wife. Und die Frau, die oder die Person, die ich an der Tür kennenlerne, das ist meine Frau. The chances of this happening is like hitting the lottery. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, das ist wie wenn man im Lotto gewinnt. But it's an open door. Aber es ist eine offene it's Tür. A relational door. In Bezug auf Beziehungen. A ministry door. Oder in Bezug auf den a political Dienst. Door. Oder eine politische Tür. We said that already. A financial door. Oder eine finanzielle Tür. What other kind of door? Anybody? A locational door. Oder in Bezug auf die Lokation finding, oder auf finding den Ort. A home. Oder dass man eine Wohnung findet. Right, a car. God opens oder a door. Ein finding Auto. A job. Oder eine Arbeit. Gott finding öffnet your eine keys, Tür. You know? Oder dass du deine Schlüssel wiederfindest. Lord, open the door, please. Herr, bitte öffne die Tür. Okay. This is such a powerful verse here. Ist so ein kraftvoller Vers hier. Verse 8. I know Vers your 8. deeds. Ich kenne deine Taten. See, I have placed before you an open door. Sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dich gegeben. Who did it? The Lord did it. Wer hat es gemacht? Der Herr hat es gemacht. And we would think it's coincidence. Und wir denken uns, das ist ein Zufall. Oh, it just happened to be like that. Das war halt zufällig no. so. Nein. God did it. Gott hat es bewirkt. God opened the door. Gott hat die Tür geöffnet. I placed before you an open door that no one can shut. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. And people will try to shut it, 1 Corinthians 16, 9. Und Menschen werden versuchen, sie zu schließen, im 1. Korinther 16, 9. Paul said, I have a great door has opened to me. Paulus sagt, eine große Tür hat sich mir aufgetan. But many are the enemies. Aber many. Es gibt viele Widersacher. When God opens a door, viele. The devil wants to close it. Wenn Gott eine Tür öffnet, will der Teufel sie schließen. He can't close it, so he tries to discourage us from going through it. Er kann sie aber nicht schließen, aber trotzdem versucht er, uns davon abzuhalten, dass wir durchgehen. He puts his obstacles in the way. Und er stellt uns Hindernisse in den Weg. Fear. Furcht. You'll perish. You can't go through that door. Du wirst dabei umkommen. Du kannst nicht durch diese Tür gehen. I put before you an open door, no one can shut. I know that you have little strength. Ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. We think, how can we go through this door? Wir denken uns, wie sollen wir nur durch diese Tür durchgehen? But it's interesting, the people with a lot of strength. Aber es ist so interessant, dass Menschen mit viel Kraft either believe that they don't need doors. Sie glauben entweder, dass sie keine Türen brauchen, oder sie versuchen, die Türen selber aufzumachen. But the Church of Philadelphia was a church of little strength. Aber die Gemeinde von Philadelphia war eine Gemeinde mit wenig Kraft. Little natural strength. Mit wenig natürlicher Stärke. So they were very dependent on the Lord. Deswegen waren sie sehr abhängig vom Herrn. So I would rather have little strength. Mir ist es lieber, wenn ich nur wenig Kraft habe, great aber große Möglichkeiten from the Lord, then a vom lot Herrn, of strength, lieber als wenn ich viel Stärke habe. And no opportunities. Aber keine Gelegenheiten. So we look to the future. Wir schauen in die Zukunft. And we are reckoning on Jesus to open doors for our church. Und wir verlassen uns darauf, dass Jesus Türen öffnen wird für unsere Gemeinde. If I look at the people who have come to the church. Wenn ich die Leute anschaue, die in unsere Gemeinde kommen, they are all open doors. Sie sind alle offene Türen. I think, Lord, how can we get past this? Und ich denke mir, Herr, wie kommen wir nur dadurch? And then somebody comes as a door. Aber jemand kommt dann als eine, und als eine Tür. With their wisdom, mit seiner Weisheit, with their knowledge, mit seinem Wissen, with their abilities, mit seinen Fähigkeiten. Okay, I know you have little strength. Yet you have kept my word and have not denied my name. Ich weiß, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Okay, let's compare this to the church last week. Vergleichen wir das mit der Gemeinde von letzter Woche. The church of Sardis. Der Gemeinde von Sardis. You have a name as though you live, but you are dead. Du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. And then let's go back to Hebrews 3:12. Und gehen wir zurück zu Hebräer 3:12. Beware, brethren. Habt acht, Brüder. That any one of you. Dass nicht jemand. Would depart. Abweicht. By an unbelieving. Wegen seines Ungläubigen. And evil. Und bösen heart, Herzens, from the living God. Dass er abweicht vom lebendigen Gott. So we see an unbelieving, evil heart. Wir sehen ein ungläubiges und böses Herz. With the Church of Philadelphia, die Gemeinde von Philadelphia, we see exactly the opposite. Bei der sehen wir genau das Gegenteil. You've kept my word. Ihr habt mein Wort bewahrt. You've not denied my name. Und ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. You believed my word. Ihr habt mein Wort geglaubt. You acted upon it. Ihr habt danach gehandelt. And you have not denied my name. Und ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Through an evil heart. Durch ein böses Herz. Meaning that, like we said, when an evil heart defends the lie. Und das bedeutet, wie wir gesagt haben, ein böses Herz verteidigt die Lüge. It defends sin. Es verteidigt die Sünde. An evil heart says, ein böses Herz sagt, I wonder if God can really be trusted. Ich frag mich, ob man Gott wirklich vertrauen kann. And that's when we deny his name. Und dann verleugnen wir seinen Namen. The Church of Philadelphia had little strength. Die Gemeinde von Philadelphia hatte nur wenig Kraft. But they believed his word. Aber sie haben seinem Wort geglaubt. You know, all things will work to the good. Alles wird sich zum Guten wenden. Okay, let's not be depressed. We have little strength. Seien wir nicht deprimiert, weil wir nur wenig Kraft haben. Yeah, but you see, we don't even have anybody who can do this or do that. Aber schau mal, wir haben niemanden, der das tun kann oder das. We don't know anybody. Wir kennen niemanden. Let's trust the Lord. Vertrauen wir dem Herrn. Come on, what did he say? Was hat er gesagt? Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Don't lean on your own understanding. Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 bis 6. Acknowledge him in all your ways. He will make your path straight. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird deinen Pfad gerade machen. Come on, let's not be in unbelief. Let's believe and obey his word. Ungläubig, sondern glauben wir und gehorchen wir seinem Wort. And let's not enter into evil and deny his name. Und verfallen wir nicht dem Bösen und verleugnen wir nicht seinen Namen. The Lord can be trusted. Dem Herrn kann man vertrauen. And that's always the battle line. Und darum geht's immer in der Schlacht. The kingdom of darkness on this side. Auf der einen Seite ist das Königreich der Dunkelheit. And the kingdom of our God on this side. Und das Reich unseres Gottes auf der anderen Seite. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? And this is right where the battle is. Und darum geht's in der Schlacht. Satan says, I'll prove to you God can't be trusted. Satan sagt, ich beweise euch, dass man Gott nicht vertrauen kann. And Jesus will go to the cross and say, God can be trusted. Und Jesus geht ans Kreuz und sagt, Gott kann man vertrauen. Even in the worst circumstance. Sogar unter den schlimmsten Umständen. So let's continue. Machen wir weiter. Verse 9. Vers 9. I will make those who are of the synagogue of Satan, siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, who claim to be Jews, though they are not, von denen, die sich Juden nennen und die es nicht sind, but are liars, sondern Lügner sind. Okay, what are they lying about? Worüber lügen sie? Well, first that they claim that they're spiritual. Zuerst behaupten sie, dass sie geistlich seien. And they're not. Aber sie sind es nicht. They claim to know God, but they don't. Sie behaupten, dass sie Gott kennen, aber sie tun es nicht. But look what it says. I will make them come and fall down at your feet. Sieh, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen. And watch the next statement. Und schaut euch jetzt die nächste Aussage and an. Acknowledge und erkennen, that I have loved you. Dass ich dich geliebt habe. So what is the synagogue of Satan telling us? Was sagt uns die Synagoge Satans? What are they lying about? Worüber lügen sie? That God doesn't love us. Dass Gott uns nicht liebt. All things don't work to the good. Nicht alles dient zum Guten. God can't be trusted. Man kann sich auf Gott nicht verlassen. Look at you feeble people. You think God is going to do something for you? Schaut euch an, ihr Schwächlinge. Glaubt ihr, dass Gott was tun wird für euch? You're pathetic. Ihr seid wirklich erbärmlich. God doesn't love people like you. Gott liebt doch keine Leute wie and euch. This is the lie. Das ist die Lüge. And God will make these very people kneel down before the Church of Philadelphia. Und Gott wird genau dieselben Leute dazu bringen, dass sie sich niederwerfen vor der Gemeinde von Philadelphia. And he will make them literally kneel before at the judgment seat. Beim Richterstuhl wird er sie buchstäblich dazu bringen, dass sie sich niederwerfen. And make them confess. Und dass sie bekennen. That yes, God loved you. Ja, Gott hat euch geliebt. So these are the lies that we fight. Das sind die Lügen, gegen die wir ankämpfen. And they project this. Und die machen uns das weiß. And but God says. Aber Gott sagt. You have kept my word. Ihr habt mein Wort bewahrt. And you have kept my name. Und ihr habt meinen Namen bewahrt. And I will open for you a door. Und ich werde eine Tür öffnen für euch. But remember, doors don't open immediately. Aber denk daran, die Türen, die gehen nicht sofort auf. I always thought to myself. Ich habe mir immer gedacht. I will live for the open door. Ich werde für diese offenen Türen leben. And I only need one door to open. Und ich brauche es nur, dass eine Tür sich öffnet. And I will make history. Und ich werde in die Geschichte eingehen. Meaning eternal history. Und zwar in die ewige Geschichte. Hannah only needed one door. Hannah brauchte nur eine Tür. Not two. Nicht zwei. The one door was. Diese eine Tür war. That she would become pregnant. Dass sie schwanger wurde. And she gave birth to Samuel. Und sie hat Samuel auf die Welt gebracht. And her life was changed for eternity. Und ihr Leben wurde verändert für immer und ewig. Just one door. Nur eine Tür. A son named Samuel. Einen Sohn namens Samuel. And you look at the heroes of the faith. Und wenn du dir die Glaubenshelden anschaust. You look at Mary from Nazareth. Maria aus Nazareth. One door. Eine Tür. One visit by an angel. Ein Besuch von einem Engel. You will be pregnant. Du wirst schwanger werden. And you will call him Emmanuel. Und du wirst ihn Emmanuel nennen. One door can change everything for this life and all of eternity. Eine einzige Tür kann alles verändern für dieses Leben und für die ganze Ewigkeit. And we should be willing. Und wir sollten bereit sein. To believe God for that door. Dass wir Gott vertrauen, dass uns diese Tür schenken wird. If I show myself faithful, und wenn ich mich als treu erweise, if I do the opposite of Hebrews 3:12, wenn ich das Gegenteil mache von Hebräer 3:12, if I believe, wenn ich glaube, and I keep to his name, und wenn ich an seinem Namen festhalte, which means his character, und das bedeutet seinen Charakter I'm not festhalte, going to bring accusation against God. Dann werde ich Gott keine Anklage vorbringen. And I say, okay, God, these are my circumstances. Ich sage Gott, so schauen meine Umstände aus. I only need one door. Ich brauche nur eine Tür. And I'm going to be faithful. Und ich werde treu sein. I'm going to believe that that door will open. Und ich werde daran glauben, dass sich diese Tür öffnet. Now, I always wanted, when I got saved, I was really burning to do ministry. Als ich gerettet wurde, habe ich darauf gebrannt, in den Dienst zu gehen. I wanted to be a missionary. Ich wollte ein Missionar sein. And I thought, I'm not ready. Und ich habe mir gedacht, ich bin noch nicht bereit. It's going to take me a long time. Ich werde lange Jahre brauchen. So I'm 20 years old now. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. And I don't really know the Bible that well. Und ich kenne die Bibel nicht so gut. Okay. I will go into business. Ich werde es jetzt richtig anpacken. Until I'm 65. Oder ich werde jetzt arbeiten, bis ich 65 bin. That gives me 45 years to prepare. Damit habe ich 45 Jahre zur Vorbereitung. Das now, habe ich mir gedacht. 45 years to get ready. 45 Jahre, um dann wirklich gosh, if I just bereit memorize zu sein. One verse a year, wenn ich nur einen Vers pro Jahr auswendig lerne, verses, if I can remember, sind das 45. Year, that's 450 verses. I can do 10 a year. I can also do more wenn than 10 a year. 10 im Jahr auswendig lernen, dann okay. wären das schon mehr. So und ich I kann 45 years to get ready. Auswendig lernen. Ich habe 45 Jahre, um mich vorzubereiten. Und ich habe begonnen, mich vorzubereiten. That I'm going to believe that when I retire, God will open a door for me to do ministry. Und ich habe gedacht, wenn ich dann bereit bin, in Pension zu gehen, wird Gott eine Tür auf mich machen, actually, dass ich dienen kann. I was 23 when I thought like this. Also ich war eigentlich 23, wie it was the first year mir of our das marriage. Gedacht habe. Das war das unser erstes and within Ehejahr. A very short time, God opened the door for us to be here. Aber innerhalb sehr kurzer Zeit hat Gott die Tür aufgemacht, dass wir hier sein konnten. It wasn't 45 years, it was like 2 years later. Es waren nicht 45 Jahre, sondern es war 2 Jahre später. Okay, let's keep reading. Lesen wir weiter. Okay, since you have kept my commandment to endure patiently, verse 10. Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. Right? To endure patiently, just like wait. Geduldig auszuharren. Wait. Warte. Don't give up. Warte einfach und gib nicht auf. The door is coming. Just wait. Die Tür wird kommen. Warte einfach. One door is life changing. Eine Tür verändert das Leben. So while we're waiting. Und während wir warten. You know what? The thing is, if the door opens too quickly, you're not ready for it. Wenn diese Tür zu schnell aufgeht, dann bist du nicht bereit dafür. So believing that a door is going to open, aber in dem Glauben, dass sich eine Tür öffnen wird, I begin to get ready. Beginne ich mich vorzubereiten. Right, someone says, well, jemand sagt, like I was reading books about marriage long before I even, when I was 19, I was already reading books about marriage. Ich habe schon Bücher über die Ehe gelesen, als ich 19 war. So I want to know all about it, so when the door opens, I'm ready to walk through. Alles darüber wissen, dass wenn sich diese Gelegenheit bietet, dass ich dann bereit bin, durch diese Tür zu gehen. Was immer für eine Tür ich gern öffnen möchte, a musical door, in Bezug auf Musik, then I should prepare in this time before dann sollte the door opens. Ich mich in dieser Zeit vorbereiten, bevor sich diese Tür öffnet. Okay, verse 10 again. Since you have kept my commandment to endure patiently. Vers 10 noch einmal, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. So there is a part to endure. Es gibt einen Teil, wo man ausharren muss. Before the door opens. Bevor diese Tür aufgeht. Okay. I will also keep you from the hour of trial that is coming upon the whole world to test those who live on the earth. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. This puts us back into the application of the time, the ages of the church. Damit kommen wir wieder zurück zu dieser Zeitlinie, zu diesen Gemeindezeitaltern. Remember, from 30 to 100 is the vom Jahr 30 bis 100 apostolic serving church, war die apostolische dienende Gemeinde. Then from 100 to 3 what is it, 312? Vom Jahrhundert bis 312 bis Konstantin. The suffering church. Die leidende Gemeinde. Then from 312 to 6, was it 608 or something, 607. Von 312 bis 607 is the sensual church, the worldly church. War die sinnliche, die weltliche Gemeinde. Because the church became the state religion. Da wurde das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Then 607, the first pope. 607, der erste Papst. We enter into a superstitious church. Und damit beginnt das Zeitalter der abergläubischen Gemeinde. And all these kinds der Statuen of pagan things. Und alle diese heidnischen Sachen. People kissing statues. Wo die Leute Statuen küssen. Then we enter into the Church of Sardis. Und dann beginnt die Gemeinde von Sardis. Which is, which was what? 1520, I think it was, with Martin Luther. 1520 mit Martin Luther. Going all the way to the end. Und die wird bis zum Ende andauern. And this church of Philadelphia begins 1740. Und diese Gemeinde von Philadelphia hat im Jahr 1740 ihren Anfang genommen. Of the great revivals. Das war die Zeit der großen Erweckungen. And in this time, in the 1700s, all the way till today. Und in dieser Zeit im 18. Jahrhundert bis heute. Started the greatest missionary push in history. Da wurden die größten Missionsanstrengungen unternommen in der ganzen Geschichte. In 1750, William Carey went to India. Ist William Carey nach Indien gegangen? Like the first missionary to go. Der erste Missionar, der hinauszog. And he had an incredible effect. Und er hat so viel bewirkt. William Carey stopped the burning of widows. William Carey, durch ihn hat man aufgehört, Witwen zu verbrennen. If your husband died, wenn der Mann einer Frau gestorben ist, you were placed next to your husband. They put you on an altar, like they laid your husband down. Da wurde der verstorbene Mann hingelegt auf einen Altar. The living wife was placed next to her dead husband. Und die lebendige Ehefrau wurde neben ihren Mann gelegt. They were covered with wood. Sie wurden, also es wurde Holz aufgestapelt. And she was burned alive with her husband. Und sie wurde bei lebendigem Leib mit ihrem Mann verbrannt. And he put a stop to that. Und er hat das unterbunden. And he was just a shoemaker from England. Und er war nur ein einfacher Schuster aus England. But he went there. Aber er ging dorthin. And changed Indian history. Und hat die Geschichte Indiens verändert. And thousands and thousands of missionaries were going overseas. Und tausende von Missionaren sind ins Ausland gegangen. It would take them like 6 months to get there. Und sie haben 6 Monate gebraucht, um überhaupt dorthin zu kommen. I think one third of them died on the way there. Und ich glaube, ein Drittel davon ist noch auf der Seereise gestorben. One third of them died within the first, I think it was 6 months of being there. Und ein Drittel starb innerhalb von 6 Monaten oder 2 Jahren nach der Ankunft. And the rest of the one third died like within five or seven years. Und das übrig gebliebene Drittel, die starben innerhalb von 5 bis 7 Jahren. Hudson Taylor went to China. Hudson Taylor ist nach China gegangen. His daughter died. Seine Tochter ist gestorben. His wife died. Seine Frau. He remarried. Er hat wieder his geheiratet. Second wife died. Seine zweite Frau ist auch gestorben. But the missionaries kept going. Aber die Missionare sind immer weiter hinausgegangen. And they say there was two reasons why they went. Und es heißt, es gibt zwei Gründe, aus denen sie gegangen sind. The first sind. Was that ordinary people started to believe the Bible for what it said. Der erste Grund war, dass ganz gewöhnliche Leute begonnen haben, die Bibel beim Wort zu nehmen und das zu glauben, was dort gestanden ist. They obeyed. Sie haben gehorcht. They kept the word. Sie haben das Wort gehalten, bewahrt. God. Und sie haben Gott geglaubt. The second reason was that there was a revival of the premillennial belief of the kingdom. Und der zweite Grund war, dass man wieder geglaubt hat an das Prämillennialismus, ja. Right, that the kingdom was yet future. Dass das Königreich noch in der Zukunft and Jesus war. Was coming back. Und dass Jesus wirklich zurückkommt. And those two things motivated me. Und diese zwei Dinge haben mich auch motiviert. Just read the scripture. Ich habe die Schrift gelesen. Memorized verses. habe Verse auswendig gelernt. I remember the verse that convinced me to go overseas was Colossians 2:3. Und der Vers, der mich überzeugt hat, dass ich ins Ausland gehen soll, ist Kolosser 2:3. Because I was saying to myself, there's no way I can be a missionary. I don't know how. Ich habe mir immer gedacht, es gibt keine Möglichkeit für mich, Missionar zu werden. Ich weiß nicht einmal wie. Enough. Ich weiß nicht genug. And I was memorizing Colossians 2:3. Ich habe Kolosser 2:3 auswendig gelernt. In my first year of marriage. In meinem ersten Ehejahr. Colossians 2. Kolosser 2. And when I came across verse 3, it says. Und im Vers 3 ist gestanden. All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind verborgen in Christus. And I thought, und ich wow. habe mir gedacht, wow. So there's a lot I don't know. Es gibt viel, was ich nicht weiß. That he could show me. Aber er könnte es mir zeigen. So I'll go based on what I don't know. Also gehe ich auf der Grundlage dessen, was ich nicht weiß. Believing that he will show me things. Und ich glaube exactly when I need to know them. Daran, dass er mir die Dinge zeigen wird, genau dann, wenn ich sie wissen muss. And so, based on that truth, und auf der Grundlage dieser Wahrheit I went. Bin ich gegangen. And number two, und zweitens, that I knew that he would return any day soon. Ich wusste, dass er jeden Tag zurückkommen könnte. And the time was short. Und die Zeit ist kurz. Okay, let's close it up. Let's go to... Schließen wir das ab. Oh, back to this. The age of Philadelphia. Zurück zum Zeitalter von Philadelphia. Starts in the 1700s. Das beginnt im 18. Jahrhundert. And goes all the way to the rapture of the church. Und wird andauern bis zur Entrückung der Gemeinde. Before the great tribulation. Vor der großen Drangsal. Of Matthew 24:21. In Matthäus 24:21. That's the last 7 years before the millennium. Das sind die letzten 7 Jahre vor dem tausendjährigen Reich. Then we have, and this is Revelation 6. Das steht in Offenbarung 6. Through 19. Kapitel 6 bis 19. That's the worst time of human history. Das ist die schlimmste Zeit in der menschlichen Geschichte. And the Lord promises that he will keep us out of it. Und der Herr hat versprochen, dass er uns davor bewahren wird. This is a pre-tribulation verse. Das ist ein Vers, der sagt, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. And the word is ek, out of. Und dieses Wort ist ek, also heraus. I will keep you out of. Ich werde euch da heraushalten. The great tribulation. Bewahren vor der großen Drangsal. So that's one verse das in favor ein of Vers. The rapture being before that time. Der sagt, dass die Entrückung vor dieser Zeit stattfinden okay, wird. Okay, let's just read verse 11. I'm coming soon. Ich komme bald. Vers 11. Hold on to what you have. Halte fest, was du hast. So that no one will take your crown. Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Right? No liars will take your crown. Damit keine Lügner dir deine Krone wegnehmen. That's my reward. Das ist meine Belohnung. For being faithful. Dafür, dass ich treu war. And liars will project that God is not with us. Und Lügner werden einflüstern, dass Gott nicht God mit uns love ist. Us. Dass Gott uns nicht lieb Don't hätte. Serve him. Dient ihm nicht. I mean, come on. Look at your life. Schaut euch euer Leben an. It's not worth it. Das ist es doch nicht why, wert. Why do you so patiently endure? Warum haltet ihr so geduldig aus? Like as if some door is going to open for you. Als ob sich irgendeine Tür öffnen würde für euch. And then we believe the lie, und dann glauben wir die Lüge, that it's not worth enduring, dass es nicht wert ist, auszuharren. And I wonder what the percentage of people, what the percentage of believers will be, und ich frage mich, welcher Prozentsatz von Gläubigen, who lost their crown, ihren Siegeskranz verloren haben, who did not endure long enough for God to open their door. Die nicht lang genug ausgehalten haben, bis Gott ihre Tür geöffnet hat. This is why you were created to walk through this door. Dafür wurdest du geschaffen, dass du durch diese Tür hindurchgehst. But you didn't wait. Aber ihr habt es nicht you erwarten können. Lie. Ihr habt an eine Lüge geglaubt. You lost your crown. Ihr habt einen Siegeskranz verloren. So that no one will take your crown. Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Him who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Wer überwindet, den werde ich zum Tempel meines Gottes, zu einer Säule machen. Never again will he leave it. Und er wird nie mehr hinausgehen. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Which is coming down out of heaven from my God. Das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. I will also write on him my new name. Und meinen neuen Namen. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. God wants us to go through this door more than anybody. Gott möchte mehr als jeder andere, dass wir durch diese Tür hindurchgehen. He has prepared us for that moment. Er hat uns vorbereitet und geschaffen für diesen Moment. Number one, he's created us for that moment. Erstens, er hat uns dafür geschaffen für diesen Moment. Then he prepared us for that moment. Und er hat uns für diesen Moment vorbereitet. What if Joseph in prison had said, "This is ridiculous"? Was wäre, wenn Josef im Gefängnis gesagt hätte, das ist einfach lächerlich? I don't believe things work for the good. Ich glaube nicht daran, dass alles zum Guten dienen wird. I didn't do anything. Ich glaube Gott nicht mehr. Ich habe doch nichts angestellt. I'm sold. Ich werde verkauft. I'm in prison. Jetzt sitze ich im Gefängnis. Because I'm lied about. Weil Lügen über mich verbreitet werden. God's not trustworthy. Gott kann man nicht vertrauen. I don't believe in God anymore. Ich glaube nicht mehr an Gott. I'm gonna live like all of you people live. Ich werde jetzt genauso leben wie ihr alle. And then, und dann? God would have sent his younger brother. Hätte Gott seinen jüngeren Bruder geschickt, to be the governor. Um Statthalter zu werden. And then God would have said, you know what? Und dann hätte Gott gesagt, weißt believe du was? It or not, I was just about to open a door for you. Ob du es glauben willst oder nicht, ich war kurz davor, eine Tür für dich aufzumachen. Ich wollte Pharao einen Traum geben, den nur du deuten hättest können. But you know what? Aber weißt du was? They stole your crown. Sie haben dir deinen Siegeskranz genommen. I gave it to Benjamin. Ich habe ihn Benjamin gegeben. We don't want that to happen. Wir wollen nicht, dass uns das we passiert. Are created for that moment. Wir sind geschaffen für diesen Moment. So, with that, in diesem Sinne können wir abschließen. Amen. Amen. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For these words. Für diese Worte. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. For holding the key of David. Dass du den Schlüssel Davids in den Händen hältst. To open doors and close doors. Um Türen zu öffnen und Türen zu schließen. For us. Für uns. We want to be the Church of Philadelphia. Wir möchten die Gemeinde von Philadelphia sein. And we thank you that. That though we are weak, und wir danken dir, dass obwohl wir schwach sind, we can be strong in faith. Dass wir im Glauben stark sein können. We can believe your word. Wir können deinem Wort glauben and obey it. Und gehorchen. And we can hold fast to your character. Und wir können an deinem Charakter festhalten. And we can trust it. Wir können dir vertrauen. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.